Erster David wohnte in seinem Palast. Er sagte zum Propheten Nathan, ich wohne in einem Haus aus Zeder. Aber die Lade Gottes ist nur in einem Zelt. Zweiter Nathan sagte zum König, tu alles, was du planst. Gott ist mit dir. Dritter aber in derselben Nacht sprach Gott zu Nathan. Vierter geh zu meinem Diener David. Sag ihm, du sollst mir kein Haus bauen. Fünfter ich wohnte nie in einem Haus. Ich zog mit den Israeliten umher. Ich war immer in einem Zelt. Sechster ich sprach nie zu den Richtern von Israel. Ich fragte sie nie, warum baut ihr mir kein Haus aus Zeder? Siebter sag nun meinem Diener David, ich holte dich von den Schafen weg. Du solltest der Chef über mein Volk Israel sein. Achter ich half dir bei allem. Ich besiegte alle deine Feinde. Ich mache deinen Namen sehr groß auf der Erde. Neunter ich gebe meinem Volk Israel einen festen Platz. Sie werden dort sicher wohnen. Böse Menschen werden sie nicht mehr quälen. Zehnter das war früher so. Aber ich werde alle deine Feinde besiegen. Ich sage dir, Gott wird dir ein Haus bauen. Elfter wenn du stirbst, wähle ich einen von deinen Söhnen aus. Er wird nach dir König sein. Ich mache sein Königtum stark. Zwölfter er wird mir ein Haus bauen. Ich mache seinen Thron für immer fest. Dreizehnter ich werde sein Vater sein. Er wird mein Sohn sein. Ich bleibe immer gut zu ihm. Ich nehme meine Liebe nicht weg. Vierzehnter er wird für immer über mein Haus regieren. Sein Thron wird für alle Zeiten bleiben. Fünfzehnter Nathan erzählte David alles genau so. Er sagte ihm alle Worte von Gott. Sechzehnter König David ging hinein. Er setzte sich vor Gott hin. Er fragte, wer bin ich, Gott? Warum bist du so gut zu mir? Siebzehnter das war dir noch nicht genug. Du sprachst auch über die Zukunft meiner Familie. Du zeigtest mir viele Generationen. Achtzehnter was soll ich noch sagen? Du kennst mich, deinen Diener. Neunzehnter du tust diese großen Dinge für mich. Du zeigst mir deine Herrlichkeit. Zwanzigster Gott, niemand ist wie du. Es gibt keinen anderen Gott. Wir haben das oft gehört. 21. Kein anderes Volk ist wie Israel. Du hast sie gerettet. Du hast sie zu deinem Volk gemacht. Du hast andere Völker vertrieben. 22. Du hast Israel für immer zu deinem Volk gemacht. Du bist ihr Gott. 23. Gott, halte dein Versprechen für mich und meine Familie. Tu das, was du gesagt hast. 24. Dann wird dein Name für immer groß sein. Die Menschen sagen, Gott ist der Gott von Israel. Meine Familie wird vor dir bleiben. 25. Du hast mir gesagt, ich baue dir ein Haus. Darum traue ich mich, so zu beten. 26. Gott, du bist der wahre Gott. Du hast mir dieses gute Versprechen gegeben. 27. Bitte segne nun meine Familie. Sie soll für immer vor dir bleiben. Was du segnest, das bleibt für immer gesegnet.